Erster Tote fliegen lassen das Öl des Parfümherstellers stinken und verderben es, denn ein bisschen Dummheit wiegt mehr als Weisheit und Ehre. Zweiter, die Gedanken des Weisen sind gut, während die Gedanken des Narren schlecht sind. Dritter, wenn ein Narr unterwegs ist, fehlt ihm der Verstand, und er zeigt allen, dass er ein Narr ist. Vierter, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufkommt, bleib auf deinem Platz, denn Ruhe kann große Fehler verhindern. Fünfter, ich habe auf der Welt etwas Schlimmes gesehen, das wie ein Fehler von einem mächtigen Mann kommt. Sechste, Narren bekommen hohe Positionen, während reiche Leute in niedrigen Positionen sitzen müssen. Siebter, ich sah Sklaven auf Pferden reiten und Fürsten, die wie Sklaven zu Fuß gehen. Achter, wer eine Grube gräbt, kann selbst hineinfallen, und wer eine Mauer abreißt, kann von einer Schlange gebissen werden. Neunter, wer Steine bricht, kann sich dabei verletzen, und wer Holz hackt, kann sich dabei in Gefahr bringen. Zehnter, wenn ein Eisenwerkzeug stumpf ist und man die Klinge nicht schärft, muss man mehr Kraft aufwenden, es ist jedoch klug, Werkzeuge scharf zu halten, denn das spart Mühe. Elfter, wenn eine Schlange beißt, bevor sie beschworen wird, hat der Schlangenbeschwörer keinen Nutzen davon. Zwölfter, die Worte eines Weisen sind freundlich und angenehm, aber die Worte eines Narren bringen ihn ins Verderben. Dreizehnter, was ein Narr sagt, beginnt mit Dummheit und endet mit gefährlichem Unsinn. Vierzehnter, ein Narr redet viel, aber niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird, und wer kann ihm sagen, was nach seinem Tod geschehen wird. Fünfzehnter, die Arbeit der Narren ermüdet sie, weil sie nicht einmal wissen, wie man in die Stadt geht. 16. Schlimm ist es für ein Land, dessen König noch ein Kind ist und dessen Fürsten schon am Morgen feiern. 17. Glücklich ist ein Land, dessen König von edler Herkunft ist und dessen Fürsten zur richtigen Zeit essen, um stark zu sein und nicht, um sich zu betrinken. 18. Durch Faulheit sinken die Balken ein und durch Untätigkeit der Hände tropft das Dach des Hauses. 19. Man veranstaltet Mahlzeiten zur Freude und Wein macht das Leben fröhlich, aber Geld ermöglicht alles. 20. Verfluche den König nicht, auch nicht in deinen Gedanken, und verfluche einen Reichen nicht, selbst in deinem Schlafzimmer, denn Vögel am Himmel könnten deine Worte weitertragen und sie verraten.